Erster: Jahwe sprach zu Mose und Aaron. Zweiter: Die Israeliten sollen lagern. Jeder Stamm hat ein Zeichen. Sie sollen um das Zelt herum lagern. Dritter: Im Osten soll der Stamm Juda lagern. Sie haben ihr eigenes Zeichen. Naasson ist der Anführer. Er ist der Sohn von Aminadab. Viertes: Sein Stamm hat 74.600 Männer. Fünfter: Daneben soll der Stamm Issachar lagern. Netanel ist ihr Anführer. Er ist der Sohn von Zua. Sechstes: Sein Stamm hat 54.400 Männer. Siebter: Auch der Stamm Sebulon soll dort lagern. Eliab ist ihr Anführer. Er ist der Sohn von Helon. Achtes: Sein Stamm hat 57.400 Männer. Neunter: Alle Männer im Lager Juda sind 186.400. Sie sollen zuerst aufbrechen. Zehnter: Im Süden soll der Stamm Ruben lagern. Sie haben ihr eigenes Zeichen. Elizur ist der Anführer. Er ist der Sohn von Sedeur. Elftes: Sein Stamm hat 46.500 Männer. Zwölfter: Daneben soll der Stamm Simeon lagern. Selumiel ist ihr Anführer. Er ist der Sohn von Zurisadais. Dreizehntes: Sein Stamm hat 59.300 Männer. Vierzehnter: Auch der Stamm Geade soll dort lagern. Eliasaph ist ihr Anführer. Er ist der Sohn von Regel. Fünfzehntes: Sein Stamm hat 45.650 Männer. Sechzehnter: Alle Männer im Lager Ruben sind 151.450. Sie sollen als Zweiter aufbrechen. Siebzehnter: Das Zelt und die Leviten sind in der Mitte. Sie sollen in der Mitte aufbrechen. Jeder soll auf seiner Seite gehen. Sie haben ihre Zeichen. Achtzehnter: Im Westen soll der Stamm Ephraim lagern. Sie haben ihr eigenes Zeichen. Elisama ist der Anführer. Er ist der Sohn von Ammihudi. Neunzehntes: Sein Stamm hat 40.500 Männer. Zwanzigster: Daneben soll der Stamm Manasse lagern. Gamliel ist ihr Anführer. Er ist der Sohn von Pedazur. Einundzwanzigstes: Sein Stamm hat 32.200 Männer. Zweiundzwanzigster: Auch der Stamm Benjamin soll dort lagern. Abidan ist ihr Anführer. Er ist der Sohn von Gideoni. 23. Sein Stamm hat 35.400 Männer. 24. Alle Männer im Lager Ephraim sind 108.100. Sie sollen als Dritte aufbrechen. 25. Im Norden soll der Stamm denn lagern. Sie haben ihr eigenes Zeichen. Ahisa ist der Anführer. Er ist der Sohn von Amisadais. 26. Sein Stamm hat 62.700 Männer. 27. Daneben soll der Stamm Asser lagern. Pagiel ist ihr Anführer. Er ist der Sohn von Ochran. 28. Sein Stamm hat 41.500 Männer. 29. Auch der Stamm Naphtali soll dort lagern. Ahira ist ihr Anführer. Er ist der Sohn von Enan. 30. Sein Stamm hat 53.400 Männer. 31. Alle Männer im Lager denn sind 157.600. Sie sollen als Letzte aufbrechen. Sie haben ihre Zeichen. 32. Das sind alle Männer der Israeliten. Es sind 603.550 Männer. Sie sind in ihren Stämmen und Lagern. 33. Die Leviten wurden nicht gezählt. Jahwe hatte es Mose gesagt. 34. Die Israeliten taten alles, wie Jahwe es Mose sagte. Sie lagerten sich mit ihren Zeichen. Sie brachen auf, jeder Stamm für sich.